haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Investment. Erster Teil. Meine Klientin wartete in ihrem Wagen auf mich. Sie klopfte nervös auf das Lenkrad und rauchte hastig eine Zigarette. Ich setzte mich auf den Beifahrersitz und faltete meine Beine wie ein Yogaschüler, um einigermaßen Platz zu haben. Der Sitz klemmt leider. Vielleicht sollte ich besser hinten sitzen. Das geht leider nicht, weil die Tür klemmt. Hauptsache, die Bremsen funktionieren. Wenn ich früh genug abbremse, reicht es meistens. Das sind ja schöne Aussichten. Als angehende Privatdetektivin kann ich mir kein besseres Auto leisten. Aber Maloney kann sich jeder leisten, oder was? Ich brauche Ihre Hilfe. Sie sind der Beste, sagt man. Was die anderen sagen, interessiert mich nicht. Mich aber schon. Wenn ich einmal gut verdiene, werde ich mich bestimmt an Sie erinnern. An Ihre Hilfsbereitschaft und an Ihre Professionalität. Lassen Sie das Gesülze. Sagen Sie mir lieber, was ich für Sie tun kann. Ich leide an Schlaflosigkeit. Soll ich Ihnen Schlaflieder vorsingen? Die Schlaflosigkeit führt dazu, dass ich tagsüber manchmal unvermittelt einschlafe. Nur für wenige Minuten zwar, aber das ist verheerend. Kann ich mir gut vorstellen, vor allem auf der Autobahn. Im Auto geht es, weil ich mich konzentrieren muss. Schlimm wird es, wenn ich auf jemanden warten muss im Auto. Und Sie wissen ja selber, dass unsere Arbeit fast nur aus Warten besteht. Aha, ich soll Sie also wach halten oder einspringen, wenn Sie losschnarchen? Genau. Ich observiere im Auftrag einer Versicherung einen Kioskbesitzer, der sein Kiosk hochversichern muss. Die Leute bei der Versicherung glauben, dass er einen Betrug vorhat und ich soll den Mann beschatten und ihn auf frischer Tat ertappen. Wenn er seinen Kiosk anzündet und dabei glühende Äuglein kriegt. Ich muss Tag und Nacht in der Nähe des Kiosks sein. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er den Kiosk nachts anzündet. Aber was ist, wenn er es tagsüber macht, während ich ein wenig döse? Frau Schaller hatte einen dieser Kurse besucht, in denen Hausfrauen, Taxifahrer und Rentner in 10 Tagen zu kleinen Melonis ausgebildet werden. Viele von ihnen schaffen es danach nicht einmal unerkannt, eine Telefonzelle zu betreten. Ich versprach Frau Schaller beizustehen und kümmerte mich sogleich um den suspekten Kioskbesitzer. Ich tarnte mich mit einem aufklebbaren Schnurrbart und einem bunten Polohemd, sodass ich wie ein Buschauffeur aussah. Die Zeitschrift Der fröhliche Kampfhund erscheint nicht mehr. Ich kann Ihnen das Magazin Bissspuren empfehlen. Danke, danke, aber ich begnüge mich mit einer Packung Kaugummi. Ich trage mich mit dem Gedanken, einen Kiosk zu übernehmen. Können Sie mir das genauso empfehlen wie die Bissspuren? Aber sicher, wenn Ihnen langweilig ist, dann gibt es nichts Schöneres als einen Kiosk. Auch wenn Sie etwas über die Menschen erfahren möchten. Aber Geld verdienen kann man kaum damit. Vielleicht möchte der Herr deinen Kiosk übernehmen. Mach ihm ein gutes Angebot. Du hältst dich daraus. Ich behalte meinen Kiosk, vorläufig wenigstens. Und was ist mit deinen Schulden? Wann kriege ich mein Geld zurück? Dein Geld ist gut angelegt. In 2-3 Jahren wirst du über die Höhe der Zinsen staunen. Sie investieren Geld. Das wäre vielleicht auch etwas für mich. Ich könnte 20 Franken locker machen. Mein Bruder investiert nur größere Beträge. Da schau her, Bruder und Schwester. Was ist daran so ungewöhnlich? Haben Sie noch nie Geschwister gesehen? Im Übrigen sind wir uns überhaupt nicht ähnlich. Das ist auch meinem Vater aufgefallen. Er war sich bis zu seinem Tod nicht sicher, ob meine Schwester von ihm gezeugt wurde. Du bist geschmacklos, Heinrich. Das ist die Wahrheit. Möchten Sie vielleicht eine Schokolade oder eine Packung Kondome zu den Kaugummis? Oder kauen Sie ohne Gummis? Ich habe gelesen, dass lustige Kioskbesitzer häufiger Konkurs anmelden als ernsthafte. Mein Bruder hält sich für einen Komiker. Er hat schon in der Schule Faxen gemacht, die außer ihm niemand lustig fand. Ich war meiner Zeit voraus. Mich würde interessieren, wie groß die Fixkosten sind, wenn man einen Kiosk betreibt. Die Versicherungskosten gehen bestimmt ganz schön. Ins Geld. Was ins Geld geht, sind Kunden wie Sie. Labern hier herum, kaufen nichts und sehen erst noch aus wie ein Busfahrer. Das vertreibt alle potenziellen Kunden. Ich ließ die Geschwister zurück und verwandelte mich in einer öffentlichen Toilette vom Busfahrer in den Meloni zurück. Niemand applaudierte mir, auch meine Klientin nicht, die in ihrem Wagen schnarchte. Ich weckte sie und sie bedankte sich höflich. Verdammter Mist! Weshalb ließen Sie es zu, dass ich einschlief? Soll ich Sie als Handgepäck überall hin mitnehmen? Der Kioskbesitzer ist Ihr Zielobjekt. Er darf nicht wissen, dass Sie ihn beschatten. Ich darf näher ran. Und genau das habe ich getan. Und ist Ihr Eilversicherungsbetrüger oder nicht? Keine Ahnung. Es sieht aber nicht danach aus, dass der Kiosk eine Goldgrube ist. Ich vermute, dass er einen Komplizen hat. Jemand, der den Kiosk in Brand stecken wird. Wir müssen ihn beschatten. Er wird uns zu dem Komplizen führen. Na, dann beschatten Sie mal schön. In 2 Stunden macht der Kiosk dicht. Können Sie sich so lange wach halten? Die 2 Stunden verstrichen, die Läden schlossen und der Verkehr schwoll an. Ich schrie meine Klientin an, doch diese reagierte nicht. Erst als ich sie kitzelte, wachte sie auf und nannte mich einen Rohling. Der Kioskbesitzer Kummer stieg derweil in seinen Wagen und wir folgten ihm. 20 Minuten später parkierte meine Klientin vor einem Bürogebäude. Er klingelt. Er wartet. Er geht hinein. Meine Augen sind nicht so trübe, wie sie aussehen. Sie bleiben im Wagen, ich folge ihm. Die Tür ist bereits wieder zu. Kein Problem, irgendjemand wird mich schon reinlassen. Und wenn Kummer sie erkennt und sie mit einem seiner Scherze bedroht? Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder hier bin, dann schlagen Sie Alarm. Vielleicht schlafen Sie im Lift ein und verbringen die Nacht im 8. Stock. Ruhe jetzt! Ich muss mich konzentrieren. Mit der richtigen Atemtechnik kann man über sich hinauswachsen. Dann wäre es aber besser, wenn Sie draußen atmen, sonst schlagen Sie mit dem Kopf ans Blech. Sollte Kummer das Haus verlassen, ohne dass ich es bemerke, dann folgen Sie ihm. Sie öffnete das Handschuhfach und holte einen kleinen Gasspray hervor, den sie in ihre kleine Handtasche verstaute. Sie atmete einige Male übertrieben ein und aus, bis sie hyperventilierte und ganz weiß wurde im Gesicht. Ich half ihr aus dem Wagen und drückte ihr beide Daumen. Danach wartete ich. Es dauerte exakt 1/4 Stunde, bis meine Klientin schwer atmend aus dem Bürohaus eilte und sich wieder ans Steuer ihres Wagens setzte. Wir müssen die Polizei verständigen. Ausgerechnet jetzt, wo es gemütlich wird. Ich sah, dass der Lift in den 5. Stock fuhr, also nahm ich die Treppe. Im 5. Stock sah ich, wie Kummer aus einem Büro kam. Er ließ die Tür offen. Ich war neugierig und schaute hinein. Das hätte ich besser nicht getan. In dem Büro sitzt ein toter Mann in einem Bürostuhl. Das sind die Nachteile des Angestellten-Daseins. Man rackert jahrelang für ein bisschen Sicherheit im Alter und bleibt eines Abends einfach im Stuhl sitzen und stirbt. Der Mann ist erschossen worden. Ich sah das Blut auf seinem weißen Hemd. Dann wissen wir immerhin, dass der Tote kein Buschauffeur war. Kummer ist verschwunden. Ich verstehe das nicht. Das macht doch keinen Sinn. Ich wählte auf meinem Handy eine Nummer, die ich vor langer Zeit einprogrammiert hatte, weil ich mir keine Nummer merken kann von Institutionen, die ich nicht mag. Meine Klientin schlief bereits wieder, als in weiter Ferne das Martinshorn zu hören war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Investment, 1. Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Investment. 2. Teil. Was bisher geschah? Frau Schaller hat einen Detektivkurs absolviert und von einer Versicherungsfirma den Auftrag erhalten, einen Mann zu beschatten, der verdächtigt wird, einen Versicherungsbetrug zu planen. Da Frau Schaller nachts nicht schlafen kann und dafür tagsüber unvermittelt einnickt, bittet sie Maloney, ihr beizustehen. Sie beschatten den Kioskbesitzer Kummer und stoßen schon bald auf eine Leiche. Der Tote hieß Basler und war Inhaber der Firma Basler Invest. Im Computer der Polizei waren eine Menge Details aus dem Geschäftsgebaren des Herrn Basler gespeichert. Deshalb wunderte sich der ermittelnde Beamte nicht groß über die Tatumstände. Üble Sache, Maloney. Die Basler Invest ist eine dieser dubiosen Investmentfirmen, die hohe Renditen versprechen und nichts davon einhalten. Angeblich wurde Geld in eine Ferienhaussiedlung auf Castor Rica investiert. Die Ferienkolonie existiert aber nur auf dem Papier. Leute wie dieser Basler schaffen sich noch mehr Feinde als gewisse Privatdetektive. Dann müssten Sie nur die Kundenkartei durchsehen und alle Kunden verhaften, bis der Richtige gesteht. Die Polizei arbeitet doch seit Jahren erfolgreich mit diesem Try-and-Error-System. Wir werden den Täterkreis früh genug einschränken, Maloney. Zuerst aber interessieren uns die Zeugen. Was hatten Sie und diese junge Frau hier verloren? Ich nehme nicht an, dass Sie Geld investieren wollten, Maloney. Ich hatte den Auftrag, eine Frau zu beschatten, deren Ehemann glaubt, dass seine Frau fremd ging. Das ist aber ganz was Neues. Herr Maloney hat mich mit seinem Wissen unterstützt. Ich mache zurzeit ein Praktikum in seiner Detektei. Und ich mache ein Praktikum im Staunen. Sie lügen ja noch besser, als Sie aussehen. Ihre privaten Konflikte interessieren mich nicht. Die junge Frau wird früher oder später sowieso herausfinden, dass Sie nichts taugen, Maloney. Beruflich und vermutlich auch privat. Kann ich jetzt gehen? Gleich. Zuerst verraten Sie uns aber, was Sie gesehen haben. Ich habe nur den Toten gesehen. Und was ist mit der Frau, die Sie beschattet haben? Ich bin ihr gefolgt, doch sie verließ das Bürogebäude wieder. Leider ist Herr Maloney eingeschlafen und deshalb haben wir die Frau aus den Augen verloren. Jetzt reicht es aber. Sie sind die Schlafmütze. Ich werde mich bei der Gewerkschaft über Sie beschweren und dafür sorgen, dass Sie nur noch Kassenklienten erhalten. Kassenklienten? Ich wusste gar nicht, dass die Krankenkassen für sinnlose Detektivaufträge aufkommen. Allerdings fände ich es sinnvoll, wenn man Maloney nur noch auf Rezepte halten würde. Ich muss jetzt gehen. Ich habe noch andere Klienten. Der Polizist bot ihr an, sie in seinem Wagen nach Hause zu bringen, was Frau Schaller jedoch ablehnte. Sie eilte zu ihrer Rostbeule und wollte sich aus dem Staub machen. Ich verhinderte dies und setzte mich neben sie. Ist ja schon gut. Das war eine Notlüge. Sie schützen vermutlich einen Mörder und das macht keinen Sinn. Was ich Ihnen jetzt sage, bleibt unter uns. Herr Kummer ist mein Vater. Die Versicherung hat Sie beauftragt, Ihren Vater zu beschatten. Ich bin keine Detektivin. Mein Vater hat Schulden und ich habe von meiner Tante gehört, dass er in dubiose Geschäfte verwickelt ist. Ich wollte verhindern, dass er kriminell wird. Das ist Ihnen auf geradezu grandiose Art und Weise geglückt. Haben Sie ihm zugesehen, als er diesen Basler erschoss? Ich sah lediglich, wie mein Vater aus Baslers Büro kam. Haben Sie sonst noch jemanden gesehen? Den Toten im Büro, sonst niemanden. Weshalb reden Sie nicht einfach mit Ihrem Vater? Das geht nicht. Wir haben uns seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Die beiden hassten sich bis aufs Blut. Ich möchte erst mit meinem Vater reden, wenn sich die Sache aufgeklärt hat. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass ich nicht von schönen Worten allein lebte. Sie holte ein paar zerknitterte Hunderter hervor und gab sie mir zähneknirschend. Als ich am Abend, mit Schnurrbart und buntem Hemd getarnt, ihren Vater besuchte, saß dieser zusammen mit einer schwarzhaarigen Frau vor dem ausgeschalteten Fernseher. Ich weiß zwar nicht, was Sie von mir wollen, aber ein bisschen Abwechslung kann nicht schaden. Wir verzichten heute darauf, den Fernseher einzuschalten, weil wir uns wieder einmal angeregt unterhalten wollten. Leider sind wir beide nicht richtig in Stimmung für eine angeregte Unterhaltung. Das ist übrigens Frau Gerber, meine Lebensabschnittspartnerin, wie man heute sagt. Wir sind beide in einer etwas gedrückten Stimmung, doch das wird sich bald ändern. Wir wandern nämlich aus. Interessieren Sie sich noch immer für meinen Kiosk? Sie können ihn haben. Ich werde zusammen mit Frau Gerber in Thailand einen Erlebniskiosk eröffnen. Wir werden Bauchredner, Zauberer und Jongleure engagieren. Man muss die Asienkrise ausnutzen. Heute kann man in Südostasien mit lächerlich kleinen Beträgen eine neue Existenz aufbauen. Ich habe mich erkundigt, Herr Kummer. Ihr Kiosk ist überversichert. Das ist gut. Ein richtiger Scherzbold. Vielleicht sollte ich Sie mit nach Thailand nehmen. Tatsache ist, dass mein Kiosk schamlos unterversichert ist. Sollte er abbrennen, kriege ich nicht einmal genug, um die Ruine zu entsorgen. Wenn du mich fragst, sieht dieser Kerl nicht aus wie einer, der einen Kiosk übernehmen möchte. Ja, vielleicht möchte er sein Geld anderweitig investieren. In dubiose Feriensiedlungen auf Costa Rica? Siehst du? Das ist ein Schnüffler. Schmeiß ihn raus. Wieso sollte ich? Ich habe nichts zu befürchten. Ihr Geschäftspartner, Herr Basler, ist ermordet worden. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe mit Herrn Basler nur einige wenige Geschäfte getätigt. Sie waren in Baslers Büro, als er ermordet wurde. Das ist Unsinn. Ich war zwar bei ihm, aber er lebte noch. Pass auf, er will dich reinlegen. Wahrscheinlich ist er verwanzt und das Gespräch wird aufgezeichnet. Ich trage keine Haustiere mit mir herum. Ihre Tochter macht sich Sorgen, Herr Kummer. Ich habe keine Tochter. Sie haben sie 20 Jahre nicht gesehen, aber sie ist und bleibt Ihre Tochter. Du hast mir nie von ihr erzählt. Du hast mir gesagt, du hättest keine Geheimnisse vor mir. Ja, Himmel, Herrgott, noch einmal. Ich habe keine Tochter. Ich habe keine Kinder. Ich konnte nie welche haben und ich bin ehrlich gesagt ganz froh darüber. Kummer stand auf und ging zu einem Schreibtisch. Er kramte in einer Schublade und überreichte mir mit leicht zitternden Händen die Zusammenfassung eines medizinischen Befundes, der vor vielen Jahren gemacht worden war. Aus dem Befund ging eindeutig hervor, dass Kummer zeit seines Lebens zeugungsunfähig war. Ich dachte an meine schläfrige Klientin und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, laut fluchen. Die haarsträubenden Fälle des... Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Investment. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Schaller behauptet, im Auftrag einer Versicherungsgesellschaft einen Kioskbesitzer zu beschatten, der verdächtigt wird, einen Versicherungsbetrug zu planen. Maloney soll der unerfahrenen Detektivin zur Seite stehen. Als ein Mord geschieht, erfährt Maloney von seiner Klientin, dass diese die Tochter des Kioskbesitzers ist und diesen davor bewahren wollte, kriminell zu werden. Maloney stellt den Kioskbesitzer zur Rede und muss überrascht zur Kenntnis nehmen, dass dieser keine Tochter hat. In meinem Büro telefonierte ich mich vergeblich durch verschiedene Telefonbücher, nachdem ich feststellen musste, dass meine Klientin mir eine ungültige Adresse angegeben hatte. Ich traf mich mit der Schwester von Herrn Kummer, um herauszufinden, weshalb eine junge Frau ein Interesse daran haben konnte, ihrem Bruder hinterher zu spionieren. Ich weiß, dass ich meinen Bruder anzeigen müsste. Aber wer zeigt schon seinen eigenen Bruder an? Wie viel Geld schuldet er Ihnen? Rund 20.000 Franken. Er behauptet, dass das Geld gut investiert sei und frühestens in 2 Jahren die ersten Renditen zurückfließen. Dann aber gleich 15-20% im Jahr. Sie wissen, dass Ihr Bruder mit dem ermordeten Herrn Basler zusammenarbeitete? Ich habe mich erkundigt. Basler hat für meinen Bruder die nötigen Unterlagen erstellt. Gut klingende Prospekte und Musterverträge. Mein Bruder hat das ihm anvertraute Geld nie investiert. Er hat Basler lediglich eine Provision dafür bezahlt, dass er dessen Investmentfirma im Briefkopf verwenden dürfe. Hat Ihr Bruder ein Motiv gehabt, um Basler zu ermorden? Höchstens, wenn ihn dieser erpresst hat. Aber Basler hat selber Dreck am Stecken. Die beiden waren aufeinander angewiesen. Kennen Sie eine Frau um die 30, dunkler Typ, knappe 1,70, die tagsüber oft einschläft und sich Frau Schaller nennt? Das könnte die Frau sein, die sie vor ein paar Wochen nach meinem Bruder erkundigt hat. Was wollte die Frau wissen? Wie der Geschäftspartner meines Bruders heißt. Basler? Vermutlich ja. Ich habe ihr keine Auskunft gegeben. Die Frau kam mir nicht ganz geheuer vor. Im Polizeipräsidium warfen sich ein paar Beamte Akten zu. Wer eine fallen ließ, musste sich um deren Bearbeitung kümmern. Das Spiel endete damit, dass der reaktionsärmste Beamte die meisten Fälle aufgebrummt bekam. Er ging mit gebückter Haltung in sein Büro, während sich die anderen Beamten gegenseitig gratulierten und sich darüber unterhielten, in welches Schwimmbad sie fahren sollten. Na, Maloney, reicht das Geld wieder einmal nicht für ein paar Ferientage? Sie könnten als Straßenmusikant durch Europa touren. Ein paar alte Bobby Dylan-Lieder können Sie sicherlich auch krächzen. Ich singe lieber die Ballade vom dummen Polizisten, der sich selbst Handschellen anlegt, ehe er sich seine Rechte vorliest. Wissenschaftlern ist es im Übrigen gelungen, das Polizeigehen zu isolieren. Die DNA besteht aus lauter Nullen. Während Sie hier Sprüche klopfen, Maloney, sind wir dabei, den Mordfall Basler zu lösen. Wir haben einen anonymen Hinweis gekriegt. Das klingt verlockend. Wenn die Polizei nicht mehr weiter weiß, hockt sie vor dem Telefon und wartet auf anonyme Hinweise. Eine Frau, Maloney. Sie behauptet, dass ein gewisser Heinrich Kummer, Kioskbesitzer, den Mord begangen hat. Und was für ein Motiv soll Kummer gehabt haben? Ein Motiv werden wir schon finden, Maloney. Dafür haben wir unsere Spezialisten. Wir haben für alles Spezialisten. Einer ist für das Täterprofil, einer für die Motive, einer für den Kaffeeautomaten und einer für die gute Laune am Arbeitsplatz zuständig. Und Sie sind der spezialisierte Sauertopf. Ich bin kein Spezialist, Maloney. Die Gattung der Universalgenies stirbt langsam aus. Man wird mir irgendwann ein Denkmal errichten. Vermutlich eher ein Denkmal nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Kummer den Mord gesteht. Die anonyme Anruferin ist jedenfalls glaubhaft. Und woher wollen Sie das wissen? Sie benutzte ein Handy für den Anruf. Sie wissen ja, dass man bei den zuständigen Stellen alle Handys lokalisieren kann. Der Anruf kam aus dem Bürohaus einer Versicherungsgesellschaft. 5. Stock, Büronummer 512A. Ich benötigte alle meine Überredungskünste, um im Gebäude der Versicherungsgesellschaft nicht als unerwünschter Eindringling behandelt zu werden. Schließlich drang ich in den 5. Stock vor und traf im Büro Nummer 512A auf Frau Gerber, die Lebensabschnittspartnerin von Herrn Kummer. Er hat mich verlassen. Einfach so, vor die Tür gestellt. Dabei hatten wir so schöne Pläne. Wo hat Kummer all das Geld, das er seiner Schwester und anderen abgeluchst hat? Sie werden es nicht glauben. Es liegt alles bei ihm zu Hause in einem alten, defekten Kühlschrank. Über 200.000 Franken. Damit werden wir in Thailand wie Könige behandelt werden. Sie haben Kummer bei der Polizei angeschwärzt. Er hat Basler gekannt und er hat ihn gehasst. Basler war viel cleverer als Heinrich. Er hat den Leuten weitaus größere Summen vom Sparkonto geschwatzt. Aber Sie haben keine Beweise dafür, dass Kummer Basler umgebracht hat. Er war an jenem Abend bei Basler in dessen Büro. Das hat er mir gesagt. Und wo ist Kummer jetzt? Vermutlich mit dieser Schlampe zusammen. Sie tauchte plötzlich auf und ein paar Stunden später sagte mir Heinrich, dass er nichts mehr von mir wissen wolle. Und wie heißt die Dame? Keine Ahnung. Frau Gerber wischte sich eine Träne von der Wange und kümmerte sich danach wieder um andere Schadenfälle. Als ich in der Wohnung von Kummer stand, traf ich nicht auf meine geheimnisvolle Klientin, sondern auf einen müden Beamten. Im Namen des Sommerlochs, Sie sind eingelocht, Herr Kummer. Bei guter Führung dürfen Sie täglich 2 Minuten auf den Gefängnishof. Bei schlechter Führung 10 Minuten. Verwechseln Sie da nicht ein paar Zahlen. Der Gefängnishof ist von 25 Komposthaufen umrahmt. Das hat noch kein Gefangener länger als 2 Minuten ausgehalten. Ich bin unschuldig. Ich habe Basler nicht umgebracht. Es ist nicht so, wie Sie meinen. Mich wollte sie auch umbringen. Sie hat eine Waffe auf mich gerichtet, bis ich in Tränen ausbrach vor Angst. Weshalb wollte die Frau sie umbringen? Sie sagte, dass ich und Basler ihr Leben zerstört hätten. Sie ließ nicht locker, bis ich ihr all mein Geld gab. Alles, was im Kühlschrank steckte. Alles. Ich bin bettelarm und am Boden zerstört. Moment mal, Maloney. Was für eine Frau und was für ein Kühlschrank. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, Herr Kummer, dass es total daneben ist, eine Frau einen Kühlschrank zu nennen. Oder umgekehrt. In unserem Dienstreglement steht, dass man niemand wegen seines Geschlechts, seiner Hautfarbe oder seine Temperatur diskriminieren darf. Kummer schüttelte ungläubig den Kopf und sank in sich zusammen. Zusammen mit dem Polizisten durchsuchte ich die Adresskartei des ermordeten Herrn Basler und stieß auf einen Herrn Schaller. Eine Stunde später stand ich meiner Klientin gegenüber. Im Kamin des Wohnzimmers flackerte ein kleines Feuer und eine ältere Frau wärmte sich davor. Das ist meine Mutter. Sie hat seit dem Tod meines Vaters kein Wort mehr gesagt. Sie sitzt nur noch in ihrem Stuhl und friert. Ihr Vater hat bei Basler Geld investiert. Zuerst waren es nur ein paar Tausend, die Herr Kummer meinem Vater abschwatzte. Doch dann meldete sich auch noch Herr Basler und überredete meinen Vater, viel mehr Geld zu investieren. Bis mein Vater kein Geld mehr hatte und sich das Leben nahm. Weshalb hat Ihr Vater diese Betrüger nicht angezeigt? Mein Vater schämte sich dafür, dass er so dumm war und Kummer und Basler alles glaubte. Sie hatten von Anfang an vor, Basler zu ermorden. Ich kannte nur Kummers Namen, aber ich wusste, dass Kummer mich früher oder später zu Basler führen würde. Und ich war Ihr Alibi. Ihnen fehlt jegliches psychologisches Gespür, Maloney. Ich hätte sofort bemerkt, dass mit dieser Frau etwas nicht stimmt. Ich wollte danach auch Kummer erschießen. Aber ich dachte, dass es für ihn eine größere Strafe sei, als sein Geld zu verlieren. Und das Geld wärmt jetzt Ihre Mutter. Es war eine Freude, es brennen zu sehen. Aber wärmen tut es nicht. Sie haben all das schöne Geld einfach verbrannt? Das ist illegal. Wo kämen wir hin, wenn jeder in seiner Freizeit Geld verbrennen würde? Der Staat müsste immer mehr Geld drucken und das führt zu Inflation und Wirtschaftschaos. Der Polizist versuchte vergeblich, einige der Banknoten zu retten. Seine Hände waren rußgeschwärzt, als er meine Klientin abführte. Ihre Mutter saß derweil noch immer vor dem Kamin und sagte kein Wort. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Investment, dritter und letzter Teil.